Ich bin ja selber das letzte Dokument dessen. Ich bin nicht einmal Jurist. Bedenken Sie, was das heißt. Der Gedanke, Außerirdische könnten hier mitten unter uns sein, beunruhigte das Militär einfach massiv. And the last card would be the extraterrestrial threat. Und im Speziellen um das geheime Luft- und Raumfahrtprogramm und Nazi-Deutschland. Es handelt sich um ein Stück unterdrückte Geschichte, die es wert ist, an die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Wir gehen davon aus, dass noch nicht alle mit diesem Aspekt der deutschen Geschichte vertraut sind. Weil es bei diesem Thema um Geheimgesellschaften und Geheimprogramme geht, gibt es natürlicherweise unterschiedliche Darstellungen. Schätzchen, du hast ja keine Ahnung, was möglich ist. The Premier Daladier of France has now called the French Council of Ministers for an emergency meeting, which is to take place just 10 minutes from now at 5:30 a.m. Eastern Daylight Time. Die Armeesaherrung entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und der Polen. I therefore resolve to speak to Poland in the same language in which Poland has addressed us for such a long time. Vom russischen Rundfunk Nachrichten. Am Vorabend der Reise von Bundeskanzler Kohl nach Polen hat der Bundestag die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze betont. Die Bundesrepublik werde am Warschauer Vertrag festhalten, heißt es in einer mit Mehrheit verabschiedeten Entschließung. Die Grünen schlossen sich dieser Erklärung nicht an, da sie die Formulierungen für nicht deutlich genug hielten. 26 Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie feststellten, dass es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur Abtrennung von 108.000 Quadratkilometern von Deutschland gebe. Bis zur Stunde bestehe Deutschland rechtlich im Gebietsstand von 1937 nach Staats- und Völkerrecht. Sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Freibrief ablesen zu können glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass die Hörnung hintergeht. Am heutigen Abend ist nicht nur Ihr Volk, sondern ist die ganze Welt Ihr Zuhörer. Die Plutokratien des Westens sind wieder einmal dabei, die ganze Welt mit ihrer Lügenflut zu überschwemmen. Sie möchten nach alterprobtem Rezept wieder einmal den Versuch unternehmen, das deutsche Volk zu entzweien und es von ihnen zu trennen. Aber dieses Rezept wirkt nicht mehr. Das deutsche Volk steht wie ein Mann hinter Ihnen. Die deutsche Nation hört nicht mehr auf die Stimmen, die von London oder Paris zu uns herüberdringen. Das deutsche Volk hört heute nur noch auf eine Stimme und das ist die Ihre. Die Lügenkapitäne der westlichen Plutokratie geben sich umsonst Mühe. Ihr Geschrei ist nur eine Ausgeburt ihrer Angst. Nicht nur staatliche Körper, sondern auch wirtschaftliche Körper aufgelöst. Man konnte an ihre Stelle nichts Besseres setzen. Denn was sich im Laufe von Jahrhunderten gebildet hatte, war wahrscheinlich an sich schon das Bessere gewesen. Auf keinen Fall konnten die Leute etwas Besseres hinsetzen, die der ganzen europäischen Geschichte ohnehin nur mit größter Arroganz gegenüberstanden. So hat man ohne Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker Europa zerhackt, Europa aufgerissen, große Staaten aufgelöst, Nationen rechtlos gemacht, indem man sie erst wehrlos machte und dann endlich eine Einteilung getroffen, die von vornherein Sieger und Besiegte auf diese Welt übrig ließ. Dann auch nicht mehr von Abrüstung, sondern im Gegenteil, man rüstete weiter. Denn man hat auch dann nicht etwa begonnen, nun die Konflikte friedlich zu bereinigen, sondern im Gegenteil, die gerüsteten Staaten führten Kriege genau wie zuvor. Nur die Abgerüsteten waren nicht mehr in der Lage, sich die Gewalttaten der Gerüsteten zu verbieten oder gar vom Leibe zu halten. Parallel damit kam natürlich auch nicht die wirtschaftliche Wohlfahrt, sondern im Gegenteil, ein wahnsinniges System von Reparationen führte zu einer wirtschaftlichen Verelendung nicht nur der sogenannten Besiegten, sondern auch der Sieger selber. Ich habe natürlich genauso wie im Inneren versucht, durch Überredung, durch Verhandeln, durch den Appell an die Vernunft, die notwendigen, unabdingbaren Forderungen durchzusetzen. Es ist mir auf einigen Gebieten und einige Male gelungen. Allein schon im Jahr 1938 musste man erkennen, dass bei den gegnerischen Staaten die alten Hetzer des Weltkriegs wieder die Überhand gewannen. Ich habe damals schon zu warnen angefangen. Denn was soll man denken, wenn man sich erst in München zusammensetzt und ein Abkommen abschließt, nach London zurückkehrt und dort sofort dann zu hetzen anfängt, dieses Abkommen als eine Schande bezeichnet? Ja, versichert, dass sich ein zweites Mal so etwas nicht mehr wiederholen darf. Mit anderen Worten, dass eine freiwillige Verständigung überhaupt nicht mehr denkbar sein soll für die Zukunft. Damals sind in den sogenannten Demokratien die Außenseiter aufgetreten. Ich habe damals sofort davor gewarnt. Denn es ist ja klar, das deutsche Volk empfand keinen Hass, weder gegen Engländer noch gegen Franzosen. Das französische Volk, das englische Volk, das deutsche Volk wollte mit ihnen ja nur in Frieden und in Freundschaft leben. Es hat Forderungen, die diesen Völkern ja auch nicht wehtun, die den Völkern gar nichts nehmen. Das deutsche Volk ist daher auch nie zur Feindschaft erzogen worden. Da begann man in England nun von gewissen Kreisen aus mit dieser impertinenten, unerträglichen Hetze. Und da kam der Augenblick, wo ich mir sagen musste, ich kann nun nicht mehr zusehen, sondern ich muss diese Hetze jetzt beantworten. Denn wir erziehen das deutsche Volk in keinem Hass gegenüber dem Englischen. Wir erziehen es in keinen Hass gegenüber dem Französischen. Während in England und in Frankreich die Hetzer Tag für Tag in der Presse und in den Versammlungen das britische und das französische Volk in Weißglut bringen gegenüber dem Deutschen. Eines Tages werden die Hetzer die Regierung sein, dann werden sie ihre Pläne verwirklichen und das deutsche Volk wird überhaupt nicht wissen, wieso das nun kommt. So gab ich den Befehl, nunmehr das deutsche Volk über diese Hetze aufzuklären. 1939 haben nun diese Westmächte die Maske fallen lassen. Sie haben Deutschland die Kriegserklärungen geschickt. Trotz all unserer Versuche, trotz unserem Entgegenkommen. Sie geben es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl, Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht. Sie geben es heute zu, dass es möglich gewesen wäre, leicht eine Verständigung herbeizuführen. aber sie wollten das nicht. Sie wollten den Krieg. Guten! Das haben mir einst meine inneren Gegner auch gesagt. Ich habe ihnen auch so auf die Hand gegeben. Sie haben sie zurückgestoßen. Sie schrien auch, nein, nicht Versöhnung, nicht Verständigung, sondern Kampf. Gut, sie haben den Kampf bekommen. Und ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. Denn wir erziehen das deutsche Volk in keinem Hass gegenüber dem Englischen. Wir erziehen es in keinen Hass gegenüber dem Französischen. Während in England und in Frankreich die Hetzer Tag für Tag habe ich den Befehl, nunmehr das deutsche Volk über diese Hetze aufzuklären. Aber ich war von diesem Augenblick an auch entschlossen, wenn notwendig, die Verteidigung des Reiches so oder so sicherzustellen. Kaum überblickbar zu sein scheint. Wir reden heute sehr oft vom demokratischen Ideal. Das heißt, nicht in Deutschland, sondern in der anderen Welt wird davon geredet. Denn wir in Deutschland haben ja dieses demokratische Ideal einst zur Genüge kennengelernt. Wenn die andere Welt also heute wieder dieses Ideal preist, so können wir darauf zunächst nur erwidern, dass dieses Ideal das deutsche Volk ja mindestens 15 Jahre lang in Reinkultur kennenzulernen Gelegenheit hatte. Und wir selbst haben ja nur das Erbe der Demokratie angetreten. Wir bekommen jetzt wunderbare Kriegsziele vorgesetzt, besonders von englischer Seite. England ist ja in der Proklamation von Kriegszielen erfahren, da es die meisten Kriege der Welt geführt hat. Es sind wunderbare Kriegsziele, die uns heute verkündet werden. Es soll ein neues Europa entstehen. Dieses Europa soll erfüllt sein dann von Gerechtigkeit. Und diese allgemeine Gerechtigkeit macht ja dann auch Rüstungen überflüssig, es soll dann abgerüstet werden. Durch diese Abrüstung soll dann die wirtschaftliche Blüte beginnen. Handel und Wandel sollen dann eintreten. Und zwar hauptsächlich Handel, viel Handel, freier Handel. Und unter diesem Handel, da soll dann die Kultur blühen. Und nicht nur die Kultur, sondern auch die Religion soll dann wieder gedeihen. Mit einem Wort, es soll jetzt endlich das goldene Zeitalter kommen. Dieses goldene Zeitalter ist uns nur leider schon einige Male so ähnlich illustriert worden. From now on, bomb will be met by bomb. Kniet nieder. Ihr seid Waffenträger der deutschen Volksgemeinschaft. Es ist daher eure Pflicht, mit all der Kraft so in Ehren getragen, dass ich wirklich stolz auf euch bin. Ich weiß, dass ich mich auf meine Leitstandarte zu jedem Zeitpunkt verlassen kann. Vom Führer Schätz bis zum letzten Mann. Du hast ja keine Ahnung, was möglich ist. Der mit seinem Volk geht und der fanatisch nur ein Ziel kennt, Deutschland groß und stark zu machen und unserem deutschen Volk die Zukunft zu sichern. Wir feiern jetzt zum zweiten Mal Weihnachten und in unseren Herzen ist auch der gleiche Wunsch lebendig wie in den Herzen aller. Wir möchten so gerne den Frieden haben. Allein es ist schon so, dass es eben einen Frieden ohne Sieg nicht gibt auf dieser Welt. Und das alles, was hier errungen wird, leider erkämpft wird. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Sie können daraus eine Lehre ziehen. Gegen diesen kühlenden Krieg ist das das unbarmherzige Vorgehen. Das ist nicht möglich. Schätzchen, du hast ja keine Ahnung, was möglich ist. We have armed to such an extent as the world has never before seen. Waffenlosigkeit angeboten, solange es irgendwie ging. Nachdem man das ablehnte, habe ich allerdings dann keinen halben Schluss mehr gefasst. Hier bin ich Nationalsozialist und alter deutscher Frontsoldat. Wenn Sie... Jahren tatsächlich errüstet. Ich habe die Milliarden jetzt dafür verwendet, dass das deutsche Volk jetzt nicht sein. Diese Bilder. I have spent billions in the last five years and the German people now must know what the purpose of that was. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gefahr. This is BBC One. We're interrupting our program for a BBC News report. So sehen wir in diesen gewaltigen Ringen heute ohnehin nur eine einzige Möglichkeit. Es ist die des restlosen Erfolgs. Und es bleibt mir nur die Frage, ob überhaupt Gründe vorhanden sind, an diesem Erfolg zu zweifeln. Attention. Attention. Wenn Sie unsere Gegner in ihrer Propaganda verfolgen, dann muss ich sagen, ist das nur mit dem Ausspruch himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt zu vergleichen. Der kleinste Erfolg irgendwo und Sie schießen förmliche Purzelbäume vor Freude. Sie haben uns dann bereits vernichtet. Dann wendet sich das Blatt. Und dann sind sie wieder ganz betrübt und sind wieder gedrückt. Ich darf nur so auf ein Beispiel hinweisen. Wenn Sie den russischen Heeresbericht seit jetzt dem 22. Juni lesen, dann werden Sie jeden Tag Folgendes lesen. Kämpfe unbedeutenden Charakters oder auch bedeutenden Charakters. Wir haben das Dreifache an deutschen Flugzeugen abgeschossen. Die Zahl der versenkten Tonnage in der Ostsee ist bereits größer als die gesamte Kriegstonnage überhaupt, die ganze Tonnage Deutschlands überhaupt vor dem Krieg war. Sie haben so viel vernichtet von uns, dass wir so viele Divisionen gar nicht aufstellen würden können. Vor allem aber, sie kämpfen immer am gleichen Platz. Hier und da sagen sie dann bescheiden, nach 14 Tagen, wir haben eine Stadt evakuiert. Aber im Allgemeinen kämpfen sie seit dem 22. Juni am gleichen Platz, immer erfolgreich. Immer werden wir zurückgeschlagen und sind bei diesem fortgesetzten Zurückschlagen jetzt langsam bis zum Kaukasus gekommen. Ich sage langsam, ich möchte das für meine Gegner sagen, nicht für unsere Soldaten. Denn was unsere Soldaten an Tempo hier zurückgelegt haben, ist gigantisch. Auch das, was heuer wieder zurückgelegt wurde, in Griechenland, ist gewaltig und geschichtlich einmalig. Ein unendlich tapferer und kühner Mann mit 300 seiner Männer. Stand Leonidas mit 300 Spartiaten. Aus seinem Stamm, der wegen seiner Tapferkeit und Kühnheit bekannt war. Und eine überwältigende Mehrheit griff und griff immer wieder aufs Neue an. Bei der Zahl der Pfeile, die abgeschossen wurden. Auch damals war es ein Ansturm aus dem asiatischen Osten, der sich hier an nordischen Menschen brach. Gewaltige Mengen von Kämpfern standen Terzes zur Verfügung. Aber die 300 Männer wichen und wankten nicht. Sie kämpften und kämpften einen aussichtslosen Kampf. Aussichtslos, aber nicht in seiner Bedeutung. Und dann fiel der letzte Mann. Und in diesem Engpass, da steht nun ein Satz. Wanderer, kommst du nach Sparta, so berichte, du habest uns hier liegen sehen, wie das Gesetz es befahl. Es waren 300 Männer, meine Kameraden. Jahrtausende sind vergangen und heute gilt dieser Kampf dort, dieses Opfer dort, noch so heroisch, so als Beispiel höchsten Soldatentums. Und es wird auch einmal heißen, kommst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in Stalingrad liegen sehen, wie das Gesetz, das heißt, das Gesetz der Sicherheit unseres Volkes es befohlen hat. Wie schwer auch die Krise auf sich sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen, denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft, und jeder, der arbeiten kann, arbeitet. Alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens sicherzustellen. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohn zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts. Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Auch wenn ich wüsste, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. Gleichgültig, was Menschen tun, dereinst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen. Ihm werde ich mich verantworten und ich weiß, er spricht mich frei. Nach dem Maß ihrer damaligen Größe und dem Maß der Größe der Aufgaben, die gestellt waren. Ich bin ja selber das letzte Dokument dessen. Ich bin nicht einmal Jurist, bedenken Sie, was das heißt. Ich bin nicht einmal Jurist, bedenken Sie, was das heißt. Ich bin trotzdem Ihr Führer. Wie war denn so seine Art überhaupt? Die war normal, wie jeder andere Mensch auch. Also bei uns hieß es ja auch nur der Chef. Niemals gesagt, hier, der Führer macht das und das. Wo ist der Chef? Was macht der Chef jetzt? Die Adjutanten auch immer, was macht der Chef? Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Wir haben nun in Paris und London und New York eine Zufluchtsstätte gefunden. Unsere Partei und unser Führer. Heil! Heil! Heil! In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst, dieses deutsche Volk, emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen. Genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Deutsches Volk gibt uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen. Sollen wir nach Benghazi oder noch weiter laufen, um dann wieder zurücklaufen zu müssen? Sondern weil wir so lange irgendwo halten, bis wir wieder unseren Nachschub ganz in Ordnung haben. Das wären natürlich Leute, die militärisch nicht geschult sind, nicht kapieren. At 4 o'clock this morning, Hitler attacked and invaded Russia. This was no surprise to me. In fact, I gave clear and precise warnings to Stalin of what was coming. I gave him warnings as I have given warnings to others before. Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. Weshalb bin ich die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oder der Gerichte. Meuternde Divisionen hat man zu allen Zeiten. Er wurde auf dem Bahnhof von Generalfeldmarschall Hermann Göring und Reichsminister Dr. Lammert empfangen. Adolf Hitler wurde auf der Fahrt zur Reichskanzlei von den Berlinern, die von dem ruchlosen Attentatsversuch auf den Führer bereits gehört hatten, mit tiefster Ergriffenheit und überschäumender Liebe gegrüßt. Die BZ am Mittag schreibt. Im Balkon der Reichskanzlei. Dort stehen auch immer in vorderster Front den Blick nach oben gerichtet. Die Verwundeten, die vorhin, nachdem der Führer hier auf dem Wilhelmplatz eingetroffen war, anmarschiert kamen. Der S steht nun im Gewirr und im Gewoge der 100.000 auf dem Wilhelmplatz. 100.000 rufen noch nach dem Führer, dem sie noch einmal danken wollen. Alle Augen sind nach oben gerichtet, auf den Balkon. Noch einmal soll sich der Führer ihnen zeigen, noch einmal wollen sie ihm danken. Es gibt keine Worte, mit denen man das schildern könnte, was sich hier in den letzten 10 Minuten abgespielt hat. Spontan stimmt die Menge jetzt das Engelandlied an. Helle Stimmen sind es gewesen, die die ersten Zeilen dieses Liedes angestimmt haben. Aber aus dem Hintergrund stürmt nun die Menge wieder nach vorn zum Balkon der Reichskanzlei. Und im Gewirr der Stimmen geht das Lied wieder unter. Unverwandt schaut alles nach oben. Und doch gibt es viele Hunderte, die abseits stehen und es ist ganz still. Einmal die Tränen aus den Augen wischen. Du tief gepackt seid von der Liebe, von der unendlichen Liebe eines Volkes zu seinem Führer. Berlin, hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Kutweig, Brüssel 2 und Luxemburg. Ferner die Richtstrahler des deutschen Kurzwellensenders nach Übersee. Der italienische, der ungarische, der dänische, norwegische und der slowakische Rundfunk. Wir übertrugen den Jubel der Reichshauptstadt über die Rückkehr des Führers aus dem westlichen Kampfgebiet. Wir beenden die Übertragung unter dem nicht enden wollenden Jubel auf dem Wilhelmplatz und halten in das Funkhaus zurück. Herr Churchill, der noch vor etwa einem Jahr, vor 8 Monaten und vor 6 Monaten erklärte, die U-Boote, wir haben in einem Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte er nicht mehr sagen 50%, weil sonst keiner mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen 20%, da musste er dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser generelle Lügen in der Weltgeschichte, nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. Und das kann er mir glauben, und ob sie mehr werden. Er hat keine Ahnung, wie sie mehr werden. Wir werden sie heraus. Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen Kapitalflügner. Wir werden sehen. Es wird sicherlich eines Tages keine Köpfe mehr geben, aber deutsche U-Boote wird es sehen und in Masse. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, befreit von der schweren Last der seit langer Zeit auf uns drückenden Erwartung, sehe ich nun mal den Augenblick gekommen, um wieder zum deutschen Volk sprechen zu können. Der eingetretene Zusammenbruch Italiens war längst vorauszusehen. Nicht infolge des Fehlens geeigneter italienischer Möglichkeiten zu einer wirkungsvollen Verteidigung oder des Ausbleibens der erforderlichen deutschen Hilfe, als vielmehr infolge des Versagens oder besser des Nichtwollens derjenigen Elemente, die nunmehr als Abschluss ihrer planmäßigen Sabotage die Kapitulation veranlassen. Denn nur was diese Männer schon seit Jahren anstrebten, wurde jetzt vollzogen. der Übergang der italienischen Staatsführung von dem in Italien verbündeten Deutschen Reich zu den gemeinsamen Feinden. Zeiten zum gewissen Male ohne einen Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht es aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Staat praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hautabschürfungen, Prellungen. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Es ist wahr. Einfach alles. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die heute hier sind, da wurde ich von besten Freunden selbst aufgegeben. Man konnte es gar nicht begreifen, wie ein sonst vernünftiger Mensch es sich plötzlich in den Kopf setzen wollte, allein gegen eine ganze Welt von der Realität anzukämpfen. Wer bist du? Ich bin niemand. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die heute hier sind. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die heute hier sind. Da wurde ich von besten Freunden selbst aufgegeben. Man konnte es gar nicht begreifen, wie ein sonst vernünftiger Mensch, der sich plötzlich in den Kopf setzen wollte, allein, als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die heute hier sind, da wurde ich von besten Freunden selbst aufgegeben. Man konnte es gar nicht begreifen, wie ein sonst, der sich plötzlich in den Kopf setzen. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die heute hier sind. Just after 8 a.m. in Hawaii, pandemonium in paradise. Hysteria triggered by a false alarm. The terrifying message screamed across cell phones throughout the state. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. An accidental alert went out across Hawaii. Mehrere Forscherteams wurden an verschiedene Ecken der Antarktis geschickt mit Großformatkameras zur fotografischen Überwachung. Als ein Fotografenteam auf ihre Mission eine Region genau südwestlich von Australien erreichte, waren sie geschockt. In einer Radiomitteilung berichteten sie, dass die Küstenregion eisfrei war und die Wassertemperatur 3,5 Grad betrug. Sie fuhren mit dem Fotografieren fort und kehrten später zurück, um die Aufnahmen zu verarbeiten. Unmittelbar nach diesem Ereignis wurde die Expedition gestoppt und alle Schiffe mit Personal in die Vereinigten Staaten zurückbeordert. Die Ergebnisse der Expedition werden auch heute noch, über 60 Jahre später, geheim gehalten. Nur Admiral Byrd, der von einem chilenischen Journalisten auf seinen Rückweg interviewt wurde, kommentierte die plötzliche Rückkehr. Er erklärte, dass die Expedition sich einer Gefahr gegenüber sah, welche eine Bedrohung für alle Nationen der freien Welt darstellte. Er lehnte es ab, sich dazu näher zu äußern. Als die Realität des Krieges deutlich wurde, wurden auch die Mitglieder von FREE zunehmend frustriert wegen der Versuche, die offenbarten Technologien für Tötungsmaschinen zu verwenden. Etwa zu Weihnachten 1943 fand ein wichtiges Treffen der FREE-Gesellschaft im Badeort Kolbeck statt. Maria Ozick und Sigrun hatten den Vorsitz, und es wurde die Dringlichkeit des Projektes Aldebaran diskutiert. Sie befürchteten, dass das Chaos des Krieges eine Gefahr für ihr ursprüngliches Ziel darstellen würde, das Zeitschleifenpotenzial der FREE-Maschinen zu benutzen, um ihre Wohltäter auf den Aldebaran-Planeten zu erreichen. Die medialen Frauen hatten präzise Informationen erhalten über die bewohnbaren Planeten um die Sonne Aldebaran und hatten bereits Pläne für die Reise dorthin. Einige Wochen später, am 22. Januar 1944 wurde an einem Meeting mit Hitler, Himmler, Kunkel, von der FREE-Gesellschaft und Dr. Schumann das Aldebaran-Projekt diskutiert. Wenn sie angebunden war, produzierte die Antigravitationsmaschine ein Zeitschleifenfeld. Den FREE-Leuten wurde gesagt, dass es ihnen so möglich sein würde, schneller als das Licht zu reisen. Sie hatten genaue Details vermittelt bekommen, wie dies zu erreichen war. Tatsächlich so genau, dass ein Testflug durchgeführt wurde. Den FREE-Leuten wurde erlaubt, eine FREE-7-Maschine zu benutzen. Die FREE-7 war eine Großraumscheibe mit einem Durchmesser von 45 Metern, welche gerade fertiggestellt und getestet wurde. Er stand in einem kleinen Engpass in Griechenland, ein unendlich tapferer und kühner Mann mit 300 seiner Männer. Stand Leonidas mit 300 Spartiaten. Aus einem Stamm, der wegen seiner Tapferkeit und Kühnheit bekannt war. Und eine überwältigende Mehrheit griff und griff immer wieder aufs Neue an. Bei der Zahl der Pfeile, die abgeschossen wurden, auch damals war es ein Ansturm aus dem asiatischen Osten, der sich hier an nordischen Menschen brach. Gewaltige Mengen von Kämpfern standen Kerzes zur Verfügung. Aber die 300 Männer wichen und wankten nicht. Sie kämpften und kämpften einen aussichtslosen Kampf. Aussichtslos, aber nicht in seiner Bedeutung. Und dann fiel der letzte Mann. Und in diesem Engpass, da steht nun ein Satz. Wanderer, kommst du nach Sparta, so berichte, du habest uns hier liegen sehen, wie das Gesetz es befahl. Es waren 300 Männer, meine Kameraden. Jahrtausende sind vergangen und heute gilt dieser Kampf dort, dieses Opfer dort, noch so heroisch, so als Beispiel höchsten Soldatentums. Und es wird auch einmal heißen, kommst du nach Deutschland zu Berichte, habest du uns in Stalingrad liegen sehen, wie das Gesetz, das heißt, das Gesetz der Sicherheit unseres Volkes es befohlen hat. Ich schwer auf die Krise auf sich teilbar. Sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten anzunehmen. Dass Aldebaran ein Ablenkungsmanöver war. Das wirkliche Ziel sei gewesen, Utopia in der Antarktis aufzubauen, das Neuschwabenland. Dies sei auch die Raison d'être für die Rassenreinheit und die Zuchtprogramme gewesen. Dorthin, in die Antarktis, wurden über 100 U-Boote geschickt, die von den Alliierten als vermisst aufgeführt werden, zusammen mit zahllosen Frachtschiffen. Während der Besetzung von Deutschland, ab Beginn des Jahres 1945, entdeckten die Amerikaner in den geheimen SS-Archiven Fotografien der Hornet 2 und der Free-1-Flugzeuge sowie des Andromeda-Geräts, dem über 100 Meter langen zigarrenförmigen Flugzeug. Aber ihre wertvollsten Funde waren zwei prominente Wissenschaftler, Victor Schauberger und Werner von Braun, welche unter dem nun nicht mehr geheimen Project Paperclip in die USA eingeführt wurden. Es verwundert nicht, dass ein gewisser amerikanischer Luft- und Raumfahrtingenieur offenbar vor seinem Tod noch beichtete, wenn die Öffentlichkeit erfahren würde, dass wir all diese Jahre über all diese Technologien verfügten. Sie würde uns nie vergeben, dass wir sie geheim gehalten haben. Ich würde gerne annehmen, dass es irgendwo eine Gruppe von Menschen gibt, die so fleißig daran gearbeitet haben, ihre Genetik zu verbessern, dass sie sich einen überlegenen und gesünderen Körper und Geist erschaffen konnten. Wenn ich aber auf unsere Welt blicke, dann scheint dieses Ziel unerreichbar. Es wird gesagt, dass die Free-Energie die Körper-DNA reparieren könne, um in den gesündesten Zustand der Jugend zurückkehren zu können. Das Medium Sigrun war angeblich 140 Jahre alt und alterte nicht. Es können eine Menge Dinge geschehen, wenn man die Zeit manipulieren kann. Sollte eine Free-Frau zugehört haben, ich bin bereit. Die Freiheit der Presse. Du wirst nicht einer jeden Verzeihung einen Herrn. Und dieser Herr ist Herr Churchill begann es auch schon wieder zu hetzen. Die Mister Dies und dann natürlich die Kuh, das Spitze enorm beleidigt sich allein. Sie begannen nun ihr Hetzen, Jahr für Jahr. Man sagte allerdings, ja, er rüstet. Ja, das habe ich schon immer getan. Man hat mir früher auch gesagt, warum haben Sie denn dann eine Straf? Wenn Sie den Frieden wollen, warum machen Sie sich denn dann eine SS? Wenn Sie sowieso nur die Brüderlichkeit wollen, weil es Leute gibt, die das nicht wollen. Und denen soll ich zeigen, dass ich auch für den anderen Teil gerüstet bin. The greatest liars in history, and you lose, you're going to become the most lied about man in history. Willst du sagen, dass ich lüge? Du weißt das und ich auch. Oh. Willst du mich verarschen, oder was? Meinst du, dass ich lüge? Du weißt genau, was ich meine, du abgefuckter Kackvogel. Wie war denn so seine Art überhaupt? Die war normal, wie jeder andere Mensch auch. Also bei uns hieß es ja auch nur der Chef. Niemals gesagt, hier der Führer macht das und das. Wo ist der Chef? Was macht der Chef jetzt? Die Adjutanten auch immer, was macht der Chef? Bei uns wurde das war üblich. Nicht immer der Führer, bei uns war es der Chef. Er war anspruchslos. War ganz einfach. Was hat er für sich persönlich beansprucht? Überhaupt nichts. Was er gemacht oder gebaut hat, das hat er für das Volk gemacht. Aber nicht für sich. Er wollte, dass jedem gut geht. Er wollte für das deutsche Volk das Beste. Da hatten wir eine herrliche Zeit, wenn es um Obersalzberg ging. Das hat, über ein Jahr gedauert. Da war eben alles auch vollkommen schluppe, wenn da irgendetwas verkehrt war. Oder so, das hat ihn gar nicht gestört. Und dann sind wir zu Fuß nach dem Rinddirigentenplatz gegangen. Und unterwegs, da bin ich erstmal immer so noch einen Meter hinter ihm gegangen. Und der Vater sagte, kommen Sie hier an meine Seite. Kinder hat er gerne gehabt, das ist klar. Die Kameraden haben natürlich alles gezeigt, wo und hier wohnt der Führer und da kann sein, dass wir uns gerade begegnen, dann soll ich zur Seite gehen und nichts, gar nichts. Entweder wirst du angesprochen vom Chef, sagten sie immer, entweder wirst du angesprochen oder auch nicht. Tier aufgerissen, wer stand dahinter? Hitler. Wir standen uns einen Meter auseinander. Das war der erste Kontakt. Dann habe ich festgestellt, das war kein Monster. Das war ganz normal, hat er mit mir gesprochen. Auf Rolf ausging in der Erkenntnis nicht nur der ideellen, sondern vor allem der materiellen Werte. Denn ideelle Werte außer Chess und ähnlichem Zeug kennt der Roosevelt zu wenig als ein Engländer. Aus dieser Regierungskunst unserer Gegner und den grauenhaften Folgen in unserem demokratischen Deutschland ist die nationalsozialistische Bewegung allmählich entstanden. Hätten sie nämlich Deutschland wirklich damals glücklich gemacht, dann hätten wir ja gar keine Veranlassung und hätte ich keinen Grund besessen, mich Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für Jahr dieser Arbeit zu widmen. Das wissen Sie auch, alle meine alten Mitkämpfer. Ich bin ja damals nicht auf der faulen Haut gelegen. Ich habe nicht hier und da einmal in einem feinen Club gesprochen oder mich hier und da einmal vor einem Kamin gesetzt und da eine Plauderei veranstaltet. Ich bin damals herumgebildet, kreuz und quer durch die deutschen Lande, von oben nach unten und von Osten nach Westen und habe mich abgerackert, nur um mein Volk wieder aus dieser Not zu erlösen, in der diese Regenten des internationalen Kapitals es gestürzt hatten. Diese Verschwörung damals von Juden und Kapitalisten und Bolschewisten, diese Verschwörung, die wollten wir beseitigen. Und wir haben sie endlich auch beseitigt. Und kaum war sie beseitigt, da begann die andere Welt sofort wieder mit ihrer Einkreisung. Damals war es das kaiserliche Deutschland, jetzt ist es das nationalsozialistische. Damals war es der Kaiser, jetzt bin ich es. Nur ein Unterschied ist, das damalige Deutschland war theoretisch kaiserlich, praktisch vollständig in sich zerfallen. Der Kaiser von damals war ein Mann, dem jede Stärke im Widerstand gegen diese Feinde abgibt. In mir haben sie nun aber einen Gegner gegenüber, der an das Wort kapitulieren überhaupt gar nicht denkt. Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht eine Unart, aber im Großen doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Alle diese Gegner können überzeugt sein, dass Deutschland von einst hat um 23:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 12:05 aufgehört. Ich weiß ganz genau, dass der Kampf ein sehr schwerer ist, denn das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen mir und sagen wir einem Mann wie Churchill. Churchill sagte, wir hätten, der Reichsmarschall und ich, in der letzten Zeit weinerliche Reden gehalten. Ich weiß nicht, also wenn ich einem eine links und rechts hineinschlage und der sagt dann, das ist absoluter Defätismus, dann kann man sich damit nicht unterhalten. Ja. Mir ist seit dem Jahr 1939 überhaupt nicht weinerlich zumute. Ich war allerdings vorher sehr traurig, denn ich habe ja alles getan, um den Krieg zu vermeiden. In diesen Tagen, da hat Sven Hedin ein Buch herausgegeben, in dem er dankenswerterweise mein damals den Engländern übermitteltes Angebot für die Polen wortwörtlich nun zitiert. Ich muss sagen, ich habe eigentlich ein Frösteln gefühlt, als ich nun dieses Angebot wieder durchgelesen habe. Und ich kann nur der Vorsehung danken, dass sie das alles anders geleitet hat. Danken auch aus dem, was ich seitdem nun weiß. Denn wenn damals dieses Angebot angenommen worden wäre, dann wäre wohl Danzig deutsch, aber im Übrigen wäre alles beim Alten geblieben. Wir hätten uns unsere sozialen Aufgaben gewidmet, wir hätten gearbeitet, wir hätten unsere Städte verschönert, wir hätten Wohnkolonien gebaut, wir hätten unsere Straßen in Ordnung gebracht, wir hätten Schulen eingerichtet. Wir hätten einen richtigen nationalsozialistischen Staat aufgebaut. Und wir hätten dann natürlich sehr wenig, wahrscheinlich mehr für die Wehrmacht ausgegeben. Und eines Tages wäre dieses Ungewitter aus dem Osten losgebrochen, wäre über Polen hinweg und wäre, ehe wir es uns versehen, hätten wenige, kaum 150 Kilometer östlich von Berlin gestanden. Das verdanke ich den Herren, die das damals ablehnten. Allerdings, vor 3 Jahren konnte ich das auch noch nicht ahnen. Vor 3 Jahren war ich traurig darüber. Und als der Herr der Polenfestung zu Ende war, wollte ich noch einmal die Hand zum Frieden bieten, der diese Gegner ja nichts gekostet haben würde. Sie wissen, man hat es abgelehnt. Ich war dann gezwungen, noch einen weiteren und noch einen Feldzug zu führen. Und ich habe es im Jahr 40 noch einmal versucht, wieder die Hand zum Frieden zu bieten. Es wurde wieder abgelehnt. Damit war für mich der Fall erledigt. Denn jedes Friedensangebot wurde von diesen Gegnern als Schwäche ausgelegt und daher eigentlich zu Ungunsten des Deutschen Reiches ausgewertet. Damit wäre Pflicht vergessen gewesen, noch einmal so etwas zu versuchen. Ich war mir klar, jetzt gibt es nur eines. Ein Staat oder eine Welt muss jetzt fallen. Entweder die unsere oder die andere. Wir werden nicht fallen, folglich fällt die andere. Sie wissen das Schicksal, das uns bevorstehen würde, wenn die andere Welt siegreich sein sollte. Weil wir dieses Schicksal kennen und genau wissen, gibt es hier auch nicht den leisesten Gedanken an irgendeinen Kompromiss. Wenn die Herren von Zeit zu Zeit sagen, es sei wieder ein Friedensangebot von uns, das machen sie nur, um ihren eigenen Leuten etwas Mut zu machen. Von uns gibt es gar keine Friedensangebote mehr. Das letzte ist im Jahr 1940 ausgesprochen worden. Es gibt jetzt nur noch eines, das heißt Kampf. Genauso wie ich von einem gewissen Augenblick auch den inneren Gegnern gegenüber sagte, mit euch kann man also nicht friedlich sie verständigen. Ihr wollt die Gewalt, folglich werdet ihr sie jetzt bekommen. Und diese inneren Gegner, sie sind beseitigt worden. Auch eine andere Macht, die sehr gewaltig war in Deutschland, hat unterdessen die Erfahrung erleben können, dass die nationalsozialistischen Prophezeiungen keine Phrasen sind. Es ist die Hauptmacht, der wir all dieses Unglück verdanken, das internationale Judentum. Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Diese Welle wird sich über Europa hinaus, über die ganze Welt verbreiten. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gefahr erkannt werden. Wir Nationalsozialisten werden dafür sorgen. In Europa ist diese Gefahr erkannt und Staat um Staat schließt sich unseren Gesetzgebungen an. So sehen wir in diesen gewaltigen Ringen heute ohnehin nur eine einzige Möglichkeit. Es ist die des restlosen Erfolgs. Und es bleibt nur die Frage, ob überhaupt Gründe vorhanden sind, an diesem Erfolg zu zweifeln. Wenn Sie unsere Gegner in ihrer Propaganda verfolgen, dann muss ich sagen, ist das nur mit dem Ausspruch himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt zu vergleichen. Der kleinste Erfolg irgendwo und Sie schießen förmliche Purzelbäume vor Freude. Sie haben uns dann bereits vernichtet. Dann wendet sich das Blatt. Und dann sind sie wieder ganz betrübt und sind wieder gedrückt. Ich darf nur so auf ein Beispiel hinweisen. Wenn Sie den russischen Heeresbericht seit jetzt dem 22. Juni lesen, dann werden Sie jeden Tag Folgendes lesen. Kämpfe unbedeutenden Charakters oder auch bedeutenden Charakters. Wir haben das Dreifache an deutschen Flugzeugen abgeschossen. Die Zahl der versenkten Tonnage in der Ostsee ist bereits größer als die gesamte Kriegstonnage überhaupt, die ganze Tonnage Deutschlands überhaupt vor dem Krieg war. Sie haben so viel vernichtet von uns, dass wir so viele Divisionen gar nicht aufstellen würden können. Vor allem aber, sie kämpfen immer am gleichen Platz. Hin und da sagen sie dann bescheiden, nach 14 Tagen, wir haben eine Stadt evakuiert. Aber im Allgemeinen kämpfen sie seit dem 22. Juni am gleichen Platz, immer erfolgreich. Immer werden wir zurückgeschlagen und sind bei diesen fortgesetzten Zurückschlagen jetzt langsam bis zum Kaukasus gekommen. Ich sage langsam, ich möchte das für meine Gegner sagen, nicht für unsere Soldaten. Denn was unsere Soldaten an Tempo hier zurückgelegt haben, ist gigantisch. Auch das, was heuer wieder zurückgelegt wurde, ist gewaltig und geschichtlich einmalig. Dass ich die Sachen nun nicht immer so mache, wie die anderen es gerade wollen, ja, ich überlege mir, was die anderen wahrscheinlich glauben und mache es dann grundsätzlich anders. Wenn also Herr Stalin erwartet hat, dass wir in der Mitte angreifen, ich wollte nicht in der Mitte angreifen. Nicht nur deswegen, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte, sondern weil mir daran gar nichts mehr lag, sondern ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Sie haben uns auch den Vorwurf gemacht, warum wir bei Sebastopol so lange brauchten. Weil wir auch dort nicht ein gigantisches Massenmorden ansetzen wollten. Es fließt auch so noch Blut, mehr als genügend. Aber Sebastopol ist doch in unsere Hand gefallen. Und die Krim ist in unsere Hand gefallen. Und wir werden Ziel um Ziel zäh beharrlich erreichen. Und wenn nun der Gegner seinerseits Anstalten macht, anzugreifen, glauben Sie nur nicht, dass sie ihm dann zuvorkommen will, sondern im selben Augenblick lassen wir ihn auch angreifen. Denn die Verteidigung ist dann immer noch billiger. Er soll ruhig dann angreifen, er wird sich dabei schwer ausbluten und wir haben bisher das doch noch immer korrigiert. Jedenfalls steht doch nicht der Russe an den Pyrenäen oder vor Sevilla. Das ist nämlich dieselbe Entfernung wie wir heute, etwa in Stalingrad oder sagen wir am Terek. Sondern wir stehen doch dort. Das kann doch endlich nicht bestritten werden. Das ist doch eine Tatsache. Wenn es natürlich gar nicht mehr anders geht, dann sagt man auch, dass das ein Fehler ist. Dann schlägt man plötzlich wieder um und sagt, es ist überhaupt ein Fehler, dass die Deutschen nach Kirkenes gegangen sind oder dass sie nach Narvi gegangen sind oder dass sie jetzt zum Beispiel nach Stalingrad, was wollen sie in Stalingrad, ausgehen in Stalingrad, ein kapitaler Fehler, das ein strategischer Fehler. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein strategischer Fehler war. Wir merken das schon an sehr vielen Anzeichen, ob es so ein großer Fehler war, dass wir die Ukraine besetzten, dass wir das Erzgebiet von Gyrorok besetzten, dass wir die Mangan-Erze in unsere Hand brachten, ob es wirklich so ein großer Fehler war, dass wir das Kuban-Gebiet, diese größte Kornkammer vielleicht der Welt überhaupt, in unsere Hand brachten, ob es ein Fehler war, dass wir, darf wohl ruhig sagen, 4/5 oder 5/6 aller seiner Raffinerien jetzt zerstörten oder in unseren Besitz gebracht haben, dass wir allein zunächst einmal in unserer Hand bzw. vollkommen stillgelegt eine Produktion von 9 oder 10 Millionen Tonnen Öl haben, dass wir einen weiteren Transport von vielleicht 7, 8 oder 9 Millionen Tonnen über die Wolga abgeschnitten haben und was wir noch alles da zu tun gedenken. Ob das alles wirklich so fehlerhaft war, das werden wir ja mal sehen. Ich weiß nun wirklich nicht, wenn es den Engländern gelungen wäre, uns das Ruhrgebiet zu nehmen oder den Rhein dazu und dann noch die Donau und noch die Elbe, das ist, und dann noch Oberschlesien, das ist ungefähr das Donetsk-Gebiet und das ist das Gyroroker Erzgebiet und das Kertsch-Erzgebiet. Und wenn sie dann noch eine Teil unserer Petroleumquellen bekommen hätten und wenn sie noch die Magdeburger Börde bekommen hätten, ob sie dann auch sagen würden, einen großen Fehler haben wir gemacht, dass wir den Deutschen diese Sachen weggenommen haben. Das war ein operativer Fehler. Wenn Sie das Ihren eigenen wirklich kleingeistigen und beschränkten Völkern einreden. So mag das ein Teil glauben. Alle scheinen es dort auch nicht zu glauben, weil man hört durch Presseäußerungen, die manchmal sehr wütend werden und sagen, jetzt soll man uns endlich mit diesem Schmarren wegbleiben. Wenn Sie sagen, um das uns einzureden, dann muss ich schon sagen, da verwechseln Sie das heutige Deutschland wirklich mit einem Deutschland, das, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahrhunderten vielleicht gelebt hat. Denn heute in Deutschland können Sie das nicht einreden. Und wenn Sie klar vielleicht mir etwas einreden wollen, dann kann ich nur sagen, meine strategischen Pläne habe ich nie gemacht nach den Rezepten anderer oder nach den Auffassungen anderer. Es war ja auch ein Fehler sicherlich, dass wir seinerzeit in Frankreich den Durchbruch machten und nicht oben herum gingen. Aber es hat sich doch gelohnt. Jedenfalls sind die Engländer aus Frankreich hinaus exerziert worden. Und wenn sie auch, sie sind damals längere Zeit in Frankreich ja gewesen, gewiss. Ich glaube, sie haben ja zuvor schon erklärt, dass sie rund 1 Million Mann dort hatten. Und wir wollen nur eines nicht vergessen, meine Parteigenossen und Parteigenossinnen. Sie sind damals so nahe an unserer Grenze bereits gewesen. Sie hatten 13 Divisionen dort und außerdem noch über 130 französische Divisionen und noch ungefähr 24 belgische Divisionen und noch 20 holländische Divisionen, ganz an unserer Grenze, am Rhein, an unserem Rhein. Und wo sind sie jetzt? Und wenn Sie heute daher sagen, Sie rücken meinetwegen in der Wüste irgendwo etwas vor, Sie sind schon einige Male vorgerückt und Sie sind wieder zurückgerückt. Das Entscheidende ist in diesem Krieg, wer den endgültigen Haken austeilt. Und da können Sie überzeugt sein, das werden wir sein. Es ist auch mit Ihrer Produktion so. Sie produzieren alles, natürlich, und vor allem alles viel besser als wir. Wenn die Amerikaner irgendetwas herausbringen, das mag sein, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, sie haben ein neues U-Boot konstruiert. Wie ich das las, dachte ich gleich, das wird sicherlich auch wieder das Beste sein. Richtig, darunter stand das beste U-Boot der Welt, die weitaus genialste Konstruktion, es ist das schnellste, im Tauchen ist es das Beste in allem. Wir sind die reinen Stümper mit unseren U-Booten dagegen. Meine deutschen Volksgenossen, wir schlafen nicht, auch unsere Konstrukteure schlafen nicht. Und wenn die Herren da drüben sagen, dass sie eine wunderbare neue Waffe haben, die wissen noch gar nicht, ob wir sie nicht schon längst besser besitzen. Ich habe auch hier eine Gepflogenheit, eine neue Waffe nur dann herauszugeben, wenn die alte tatsächlich nicht mehr taugt. Warum denn vorher neue Waffen preisgeben? Es hat sich diese Taktik bisher noch immer bewährt. Wir haben immer schlechtere Waffen gehabt. Selbstverständlich. Wir hatten schlechtere Soldaten, ist ganz klar. Wir hatten weitaus eine schlechtere Organisation. Man will das nur wundern, wenn man diese organisatorischen Genies so Churchill und Cooper und Chamberlain und alle die Leute oder gar Roosevelt, diesen Organisator par excellence, wenn man die Leute vergleicht, dann waren wir natürlich organisatorisch lauter Stümper. Das stimmt. Aber wir haben bisher einen Erfolg nach dem anderen erzielt und darauf kommt es an. Es war ja doch im Inneren, meine Parteigenossen, auch so. Wir waren ja auch im Inneren dauernd die Schlechteren. Wir haben nichts gekonnt. Wir haben überhaupt keine Fähigkeiten besessen. Aber eines Tages haben wir die Macht in die Hand bekommen. Das war das Entscheidende. Es ist verständlich, dass man in einem so weltweiten Ringen, wie es sich heute uns darstellt, nicht damit rechnen kann, von Woche auf Woche vielleicht einen neuen Erfolg zu bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist aber auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man die Positionen allmählich bezieht, die den Gegner vernichten müssen. Und dass man sie dann auch hält, dass man sie so befestigt, dass sie nicht mehr genommen werden können. Und da kann man schon mir glauben, was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Krieg jedenfalls ein anderer dort, wo wir stehen, nicht mehr hinkommt. Da kann man sich drauf verlassen. Wenn heute Roosevelt seinen Angriff auf Nordafrika ausführt, mit der Bemerkung, er müsse das vor Deutschland und vor Italien schützen und so weiter. So darf man über diese verlogene Phrase dieses alten Gauners kein Wort zu verlieren. Es ist das ohne Zweifel der Obergangster dieses ganzen Clubs, der uns gegenübersteht. Aber das entscheidende und letzte Wort spricht sicherlich nicht Herr Roosevelt. Darüber kann er überzeugt sein. Wir werden alle unsere Schläge vorbereiten, wie immer gründlich, und sie sind immer noch zur rechten Zeit gekommen. Und kein Schlag, denn der andere... Unsere Gegner sagen, ja, ihr habt eben Glück gehabt. Ja, eben Glück muss man haben. Wenn eine Regierung kein Glück, sondern dauernd Pech hat, ja, was hat das Volk denn davon? Dass wir uns durchgemausert haben. Und dass der liebe Gott dabei ein bisschen nachgeholfen hat, das spricht doch nicht gegen uns, das spricht doch für uns. Wir sind zwar nicht dauernd damit hausieren gegangen und haben nicht so getan, als ob der liebe Gott unser Fraktionsvorsitzender wäre, wie das so bei anderen Parteien Mode war, aber immerhin... Aber immerhin, es macht doch nicht den Anschein, als wenn er uns gerade ungnädig gesonnen sei. Wenn man uns also von der Gegenseite entgegenhält, ihr seid Heiden, so kann ich nur sagen, wozu, wieso? Worum, warum? Führen wir uns so heidnisch auf? Ist das heidnisch, dass man ein Winterhilfswerk aufzieht und damit Millionen Menschen ernährt? Ist das heidnisch, dass man einem Volke seinen inneren Frieden zurückgibt? Ist das heidnisch, dass man dem armen Bruder und Nachbarn hilft? Ist das heidnisch, dass man das Ethos der Familie wiederherstellt und auch dem Arbeiter wieder einen Sinn und einen Zweck seines Lebens gibt? Ist das heidnisch, einen Staat wieder auf moralischen Prinzipien aufzubauen, die Gottlosigkeit auszutreiben, Theater und Film von der Verseuchung und von der Verpestung des jüdisch-liberalen Marxismus zu reinigen? Ist das heidnisch? Wenn das heidnisch ist, dann allerdings bedanken wir uns für ein Christentum, das das Gegenteil getan hat. Sagen, es steht in eurem Programm, dass ihr religiös auf positiv christlichem Boden steht. Einverstanden. Aber wir möchten nur wünschen, dass so wie wir religiös positiv christlich die Kirchen politisch positiv nationalsozialistisch sein möchten. Dann sind wir einig. Dann trennt uns gar nichts mehr. Wir wollen dann den Kirchen noch gar nicht ins Gehege kommen. Niemand von uns verspürt in sich das Zeug zum politischen Reformator. Sondern wir sind alle sehr irdisch gesonnen. Wir beschäftigen uns doch nicht mit dem Jenseits, sondern wir beschäftigen uns mit dem Diesseits. Wir wollen also diese beiden Ressorts ganz klar voneinander trennen. Der eine sorgt für den Himmel und der andere sorgt für die Erde. Meine Mutter würde leben, was weiß ich. Über eine Frau, die nicht und nur sein kann, nie alt. weibliche Polizei herumgehen und Spitzbuben nachlaufen müssen oder Verbrecher, das sind laute Dinge, die wollen wir eigentlich. Dann kommt man natürlich und sagt sofort, ja, verzeihen Sie. Sie lassen die Augen in die Parlamente. Aber nur deswegen, weil ich der Überzeugung bin, dass auch das Parlament die Frau nicht heben, sondern nur degradieren würde. Ich habe ja auch die Männer aus dem Parlamentar, aus dem parlamentarischen Betrieb herausgenommen. Man hat mir früher, man hat mir früher oft gesagt, glauben die denn nicht, dass wenn sie die Frau in den Reichstag holen würden, dass die Frau dann die Sitten des Reichstags veredeln würde und damit... Ich hatte ja gar kein Interesse, den Reichstag zu veredeln oder seine Sitten zu veredeln. Denn ob geedelt, geadelt oder veredelt geschwätzt wird oder nicht, das ist gänzlich einerlei. Ich bin aber außerdem der Überzeugung, dass zum Beispiel dieses damalige Parlament nichts anderes war als ein Sack mit faulen Äpfeln. Nun wird man mir sagen, deswegen müssen Sie nun etwa die Sünde hineingeben. Nein, ich lasse die Gesunden lieber draußen, damit sie nicht auch noch faul werden. Das ist besser. Man lässt das, was zum Sterben bestimmt ist, absterben. Wenn ich heute so die Welt herumblicke, dann kommt mir immer... und Spitzbuben nachlaufen müssen oder Verbrecher, das sind laute Dinge, die wollen wir eigentlich. Dann kommt man natürlich und sagt sofort, ja, verzeihen Sie. Sie lassen die Augen in die Parlamente. Aber nur deswegen, weil ich der Überzeugung bin, dass auch das Parlament die Frau nicht heben, sondern nur degradieren würde. Ich habe ja auch die Männer aus dem parlamentarischen Betrieb herausgenommen. Man hat mir früher, man hat mir früher oft gesagt, glauben die denn nicht, dass wenn sie die Frau in den Reichstag holen würden, dass die Frau dann die Sitten des Reichstags veredeln würde und damit... Ich hatte ja gar kein Interesse, den Reichstag zu veredeln oder seine Sitten zu veredeln. Denn ob geedelt, geadelt oder veredelt geschwätzt wird oder nicht, das ist gänzlich einerlei. Ich bin aber außerdem der Überzeugung, dass zum Beispiel dieses damalige Parlament nichts anderes war als ein Sack mit faulen Äpfeln. Wird man mir sagen, deswegen müssen Sie nun etwa die Sünde hineingeben. Nein, ich lasse die Gesunden lieber draußen, damit sie nicht auch noch faul werden. Das ist besser. Man lässt das, was zum Sterben bestimmt ist, absterben. Wenn ich heute so die Welt herumblicke, dann kommt mir immer wieder in den illustrierten Zeitungen ein Bild vor Augen, nämlich ein Frauenregiment in der Sowjetunion beim Scharfschießen. Oder ein Frauenbataillon in Spanien beim Handgranatenwerfen. Oder ich kann da den Vertretern dieser Art von weiblicher Gleichberechtigung nur sagen, ich würde kein Mann sein, wenn ich so etwas dulden wollte. Ich habe den Krieg erlebt. Ich weiß, wie schwer er ist. Ich weiß, von wie vielen Männern die Nerven in diesem Krieg zerbrochen worden sind. Ich habe sie zurückgehen sehen, oft zu Dutzenden und Dutzenden schlotternd in sich

worden. Nein, was heißt für diese Internationalhyänen Demokratie oder autoritärer Staat? Das interessiert sie gar nicht. Es interessiert sie nur eines. Ist jemand bereit, sich ausplündern zu lassen? Ja oder nein? Ist jemand dumm genug, dabei stillzuhalten? Ja oder nein? Und wenn eine Demokratie dumm genug ist, dabei stillzuhalten, dann ist sie gut. Und wenn ein autoritärer Staat erklärt, wir plündern unser Volk nicht aus, weder innen noch außen, dann ist das schlecht. In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Diese Presse moduliert nun die öffentliche Meinung. Diese Parteien unterscheiden sich so wenig voneinander, als sie früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. Nun müsste man doch meinen, dass vor allem in diesen Ländern der Freiheit und des Reichtums ein unerhörtes Wohlleben für das Volk bestehen müsste. Es ist aber umgekehrt. In diesen Ländern der sogenannten Demokratie wird ja überhaupt gar nicht das Volk in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Was entscheidend ist, ist ausschließlich die Existenz dieser paar Macher der Demokratie. Das heißt also, die Existenz dieser paar hundert gigantischen Kapitalisten, die im Besitz ihrer ganzen Werke, ihrer ganzen Aktien sind und die letzten Endes damit diese Völker ausschließlich dirigieren, die breite Masse interessiert sie nicht im Gericht. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Sie können uns unterdrücken! Sie können uns meinetwegen töten! Kapitulieren werden wir nicht! Und der deutsche Volk siegt heil! Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Es war das ein Kampf, besonders aber auch gegen das Volk, das in unserem Land schon fast allmächtig zu sein schien. Der Kampf gegen das Judentum. Eine satanische Macht, die von unserem ganzen Volk Besitz ergriffen hatte, die alle Schlüsselstellungen des geistigen, intellektuellen Lebens, aber auch des politischen und des wirtschaftlichen in ihre Hand gebracht hatte. Und das von den Schlüsselstellungen aus die ganze Nation überwachte. Eine Macht, die zugleich aber Einfluss besaß, denjenigen, wenn notwendig sogar mit dem Gesetz zu verfolgen, der es unternahm, sich den Kampf gegen diese Macht anzuschließen und der bereit war, Widerstand dem Vordringen dieser Macht entgegenzusetzen. Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt. Und wir haben gearbeitet. Was haben wir geschafft in den Jahren bis 1939? In ebenem Maß wuchs wieder der Neid. Der gleichen Männer, die damals bereits Deutschland den Krieg überzogen hatten. Die Herren Churchill begannen sofort wieder zu essen. Die Mister Eden und dann natürlich den Juden an der Spitze, ein Horbeleisch und wie sie alle heißen. Sie begannen nun ihre Hetze, Jahr für Jahr. Man sagte allerdings, ja, er rüstet. Ja, das habe ich nun immer getan. Man hat mir früher auch gesagt, warum haben Sie denn dann eine SA, wenn Sie den Frieden wollen? Warum machen Sie sich denn dann eine SS, wenn Sie sowieso nur die Brüderlichkeit wollen? Weil es Leute gibt, die das nicht wollen. Und denen wollte ich zeigen, dass sie auch für den anderen Fall gerüstet sind. Und für dieses Volk und um dieses Volk.

dass dieser von dir gar nicht begriffene Einzugssonntag ungefähr 30 Millionen Mark eingebracht hat und du gar nicht ausrechnen kannst, wie vielen Millionen Menschen wir damit ein warmes Bittergeld geben konnten und wie viele kleine Kinder wir damit erhalten konnten. Das kapierst du vielleicht nicht mehr, Volksgenosse. Aber was können wir dir sagen? Gerade dir, der du das nicht kapierst, ist es nützlich, wenn wir dich auf diese Weise etwas wenigstens zu deinem Volk zurückführen. Zu Millionen deiner Volksgenossen, die glücklich wären, wenn sie nur den ganzen Winter über den Eindruck hätten, den du einmal vielleicht zu dir erhoben hast. Und ich muss hier auch aussprechen, dass alle die für diesen Appell kein Verständnis haben, in meinen Augen nur traurige Nutznießer sind in unserem Volk. Denn an der gemeinsamen Arbeit, an der von allen zu verteidigenden Sicherheit des Reiches, da partizipieren sie. Aber gemeinsame Opfer wollen sie nicht bringen. Und so ist hier die Stadt um Stadt zusammengerichtet, damit uns Land, weil wir verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konturen, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslosen der Wege beginnt uns zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. In einer Vereinsrede vom Volk der Brüder zu sprechen, sondern hineinzugehen in das Volk, alle seine Vorurteile allmählich zu überwinden und auch zu helfen und über diese zu helfen. Heute, da stehen wir mit diesem Volk, leben wir mit dem Sinne verbunden auf den Teil und auf der Erden. Mit ihnen den Armen. Sollen wir sagen, solches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Ob arm oder reich, jeder soll denken, es gibt nur einen. Der Herr ist als ich und den will ich helfen als Volksgenosse. Wir erwarten jeden Deutschen, der Anstand und Charakter, dass er in diese Kolonne mitmachen. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen vorgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes. Leader!